Oh ja, Vater, wir danken dir, dass deine Herrlichkeit ausgeht, Herr. Mitten aus dem Allerheiligsten heraus, Herr. Danke, Vater, für diese Herrlichkeit, Herr, die alles durchdringt, Herr. Für diese Herrlichkeit, die ausgeht, Herr. Für diese Herrlichkeit, die durch uns ausgeht, Herr. Und für diese Herrlichkeit, die mit uns ausgeht, Herr. Danke, Herr, dass wir aufrecht stehen dürfen in deiner Herrlichkeit, frisch und mit Jubel, Herr. Oh, wir danken dir, Vater. Oh, wir danken dir. Oh, deine Herrlichkeit bedeckt die Erde. Oh, deine Herrlichkeit bedeckt die Welt. Oh, deine Herrlichkeit ist offenbar in der ganzen Schöpfung, Herr. Oh, überall in dieser Welt. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus. Oh, Shekaramando Soramasanda Lanandora. Oh, Shekaramando Koramanda Lana Shidara. Oh, Ramando Korabasanda Lana. Oh, komm, streck dich aus. Er liebt dich. Und er möchte dir begegnen heute Abend. Mit seiner Herrlichkeit. Mit seiner Liebe zu dir. Was meinst du, wie lange können sich dämonische Geister halten in dieser Herrlichkeit Gottes? Wie lange können sich Lügengeister halten in dieser Herrlichkeit Gottes? Ich glaube, dass jemand hier ist und der Feind hat dich wirklich belogen in den letzten Tagen oder Wochen vielleicht auch schon. Und es ist so, dass du wie zu Gott gesagt hast, oh Gott, du hast mich verlassen. Du hast mich vergessen. Ich glaube, dass jemand hier ist vor Ort, aber auch jemand über Livestream, vielleicht sogar mehrere über Livestream, aber jemand hier auch vor Ort. Und du hast wirklich das konkret zu Gott gesagt, Herr, du hast mich vergessen. Ja, die Umstände waren schwierig, die Situation war schwierig. Aber weißt du, es ist eine Lüge, dass Gott dich vergessen hat. Es ist eine Lüge. Ich habe am Sonntag diesen Vers zitiert und er gilt auch für dich in Jesaja 5, 49, wo es heißt, wie könnte ich Israel vergessen? Wie könnte eine Mutter ihren Säugling vergessen? Wie könnte ich dich vergessen, sagt Gott. Vergesse dich niemals. Meine Liebe ist ewig. Herr, du hast vielleicht gesagt, verlassen hat mich der Herr. Der Herr hat mich vergessen. Aber Gott sagt, vergiss etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes. Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Deine Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Und ich habe so gesehen, wenn du heute Abend, wenn du wirklich diese Lüge wegtust, wenn du diese Lüge ziehen lässt und du sagst, Herr, tut mir leid, wo ich dir nicht mehr irgendwie vertraut habe an diesem Punkt, wo ich wirklich geglaubt habe, dass du mich vergessen hast, dann empfinde ich wirklich, wie wenn ein neuer Strom einfach seiner Liebe in dein Leben hineinkommt und wirklich alles, was zerstört hat und alles, was verwüstet hat, es muss dein Leben verlassen heute Abend. Und da ist ein neuer Anfang heute Abend. Halleluja. Wen betrifft es? Wer hat es? Du weißt es, wenn du das zu Gott gesagt hast. Du hast zu Gott gesagt, ja, Herr, du hast mich vergessen. Du hast ihm das wie zum Vorwurf gemacht. Und weißt du, Gott macht dir keinen Vorwurf, dass du das gemacht hast. Aber Gott möchte dir gerade jetzt an diesem Punkt begegnen und er möchte diese Lüge ersetzen durch diese überwältigende Gewissheit seiner Liebe in deinem Leben. Halleluja. Auch wenn dich das über Livestream betrifft, dann nehmen wir dich gleich mit da rein. Aber ich glaube, dass jemand hier ist vor Ort. Sei einfach mutig und kühn, wenn dich das betrifft. Komm einfach schnell hier zu mir nach vorne, weil Gott möchte dir begegnen mit seiner Liebe. Gott möchte dich füllen mit seiner Liebe. Komm einfach schnell hier zu mir, wenn dich das betrifft. Ja, da war dieser Gedanke in dir. Oh, Gott hat mich vergessen. Es kann eine Situation gewesen sein in Bezug auf Krankheit oder eine Situation in Bezug auf Umstände sonst in deinem Leben. Aber es war irgendwie wie, du warst wie gedrained. Ja? Das heißt, es war wie, die Hoffnung ist wie rausgegangen. Wen betrifft das? Komm ganz schnell, komm zu mir, wenn dich das betrifft. Ist da jemand? Komm schnell, wenn dich das betrifft. Also sonst bete ich jetzt einmal für die über Livestream zuschauen, weil das sind sicherlich auch welche. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du dein Säugling nicht vergisst, Herr. Danke, Herr, dass deine Liebe uns nicht vergisst, Herr. Und Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, setze ich gerade jetzt, Herr, diese neue Einhüllung mit deiner Liebe frei, Vater. Gerade jetzt, Herr, zu jedem, den das betrifft, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Abend einen neuen Anfang schenkst, Herr. Danke, Vater, dass du heute Abend sagst, jawohl, ich habe dich nicht vergessen. Und danke, Herr, dass du eine Umkehr schenkst im Herzen, Herr, derer, die es betrifft, Herr, dass wir ganz neu sagen, Herr, es tut mir leid. Ich bin vielleicht an das Ende meines Vertrauens gekommen, aber du, Herr, bist nicht an das Ende deiner Liebe zu mir gekommen. Und selbst wenn ich dich vergessen sollte, du würdest mich niemals vergessen. Selbst wenn ich untreu wäre, du wärst niemals untreu. Du bliebst mir treu. Danke, Vater, für deine Liebe, die uns einhüllt, gerade jetzt, jeden Einzelnen, den es betrifft, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass gerade jetzt, Herr, das neue Mut, neue Stärke, neue Kraft fließt, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Ja, da, wo du vielleicht am Ende warst, ja, da ist neue Kraft, die jetzt fließt. Neue Kraft und da ist neuer Durchbruch und da ist Heilung und da ist Freisetzung. Nimm das einfach gerade jetzt im Anspruch. Da ist jetzt ein Durchbruch. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst mir gleich hinterher eine E-Mail schreiben. Einfach zur Bestätigung, dass du es empfangen hast. Vater, ich setze es jetzt frei in dem Namen Jesus, Herr, diesen Durchbruch deiner Liebe ganz neu, Herr. In Jesu Christi Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, dass der Strom deiner Heilung, der Strom deiner Befreiung, der Strom deiner Wiederherstellung jetzt fließt, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Er liebt dich. Er liebt dich. Wenn irgendjemand sonst hier im Raum noch ein Wort der Ermutigung, der Ermunterung, der Tröstung, einfach ein Wort der Liebe vom Vater, vielleicht auch konkret für eine Heilung oder für eine Freisetzung hat, dann kannst du nach vorne kommen und einfach das weitergeben hier am Mikrofon. Und dann wird es anderen gleich weiter dienen, aber die hier sind. Wenn du einfach ein Wort hast, einfach aus diesem Strom der Liebe des Vaters heraus, komm einfach nach vorne, gib es einfach weiter. Hier ist das Mikrofon. Halleluja. Egal. Ich habe so eine Theke gesehen und es ist eine Theke der Sorgen, der dich runterdrückt. Und ich reiße diese Decke raus aus dir. In den Namen Jesu, Amen. Sei frei und los. Ich spreche das aus. Freiheit in den Namen Jesu. Lass dich nicht einschüchtern. Steh auf, denn du bist Licht. Amen. Amen. Amen. Amen. Ich habe das zum Georg noch. Ich glaube, zu der Person sagt der Herr, fürchte dich nicht. Amen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Du bist mein. Amen. Ich bin mit dir. Mein Ja zu dir wird nie vergehen. Hörst du? Mein Ja zu dir wird nie vergehen. Amen. Amen. Sprudelbad gesehen und es war nicht in der Wanne, sondern das war wie ein Zylinder und das war alles voller Leben und Gott sagt wirklich, komm in mein Sprudelbad, komm in mein Lebenssprudelbad und lass dich lebendig machen durch mein Geist mach dich lebendig, wo du empfindest, dass manches wie tot ist, komm in mein Sprudelbad, in mein Lebenssprudelbad und lass dich lebendig machen, gerade jetzt, gerade heute Abend, warte nicht auf morgen, sondern jetzt nimm dein Sprudelbad morgen wieder, aber jetzt geh in dieses Sprudelbad, wo alles lebendig ist, wo alles lebendig in dir wird und wo du alles um dich rum lebendig machst, weil mein Geist in dir ist. Halleluja. Und der fängt ganz neu an zu sprudeln. Euch setzt es frei, Vater, für jeden Einzelnen. Heiliger Geist, danke, dass du ganz neu jedem Einzelnen sprudelst. Lebendig, lebendig. Du machst jeden lebendig. Du machst jeden lebendig. Halleluja. Danke, Herr, für den Geist des Lebens. Ich setze den Geist des Lebens frei in jedem Einzelnen. Oh, danke, Jesus. Du bist das Leben. Wir preisen dich und wir weichen nicht aus deinem Sprudelbad. Danke, Herr. Danke. Danke. Ich sehe gerade im Geist noch eine Leber. Ich glaube, das will jemand über Livestream. Und das, ich sehe so wie Punkte auf der Leber. Und ich glaube, das ist was, was nicht sein sollte. Und wenn dich das betrifft, dann lege einfach mal gerade jetzt deine Hand auf deine Leber. Du hast da vielleicht einen Befund vom Arzt oder was auch immer. Aber in dem Namen Jesus spreche ich jetzt göttliche Gesundheit frei in deine Leber. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, diese Punkte, die da sichtbar waren, sie verschwinden, sie lösen sich auf. Und ich sage, gesunde Leber in dem Namen Jesus, wiederhergestellte Leber, normal funktionsfähige Leber, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Hat noch jemand einen Eindruck gehabt? Ich habe einen Ast gesehen, also ganz kahl. Und so wie im Frühling. Und auf einmal kommen die Blätter raus, ganz, ganz fein und zart. Und Jesus sagt zu jemand, dass sich so wie der kahle Ast fühlt, bleib an mir dran und das kommt hervor, das sprießt und ein mächtiger Baum kommt hervor, mächtige Blätter, mächtige Frucht kommt hervor, auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht viel siehst. Genau. erinnert aus Psalm 103, Vers 20, lobt den Herrn, ihr mächtigen Engel, die ihr seinen Worten gehorcht und seine Befehle ausführt. Und habe so die Ermutigung von Jesus gespürt, einfach sein Wort auszurufen über unseren Situationen, dass die Engel aktiviert werden können. Amen. Dass wir nicht im Weg stehen, sondern sie gehorchen den Worten. Ja, bete doch gerade für jeden einfach, der sich da angesprochen fühlt, dass wirklich jeder einfach jetzt Worte ausspricht, die Engel freisetzt. Setz einfach uns alle frei. Jesus, danke, dass du unser größter Ermutiger bist, uns immer wieder erinnerst. Amen. Auch und in unseren Situationen, in unseren Umständen uns auch rufst und ermutigst, dein Wort zu proklamieren, auszurufen, und das setze ich jetzt frei, auch über jeden, der in Situationen ist, die herausfordernd sind, wo noch kein Ausweg zu sehen ist, aber sei ermutigt, das Wort Gottes zu proklamieren, nimm das Wort Gottes in deinen Mund und werd nicht müde, das hineinzusprechen und zu glauben, dass das ausrichtet, wozu es gesandt ist. Amen. Amen. Und wir setzen die Engel Gottes frei, die einfach diese Worte lauschen und auf diesen Worten ihre Aufträge bekommen und in diesen Worten gehen, in dem Namen Jesu Christi. Wir setzen jetzt frei wirklich einen neuen Release von Engeln an unterschiedlichen Orten und durch unterschiedliche Glory Life Schüler, gerade jetzt in dem Namen Jesus. Ja. Danke, Vater. Amen. Halleluja. Hattest du noch was? Okay, Halleluja. Okay, dann dürft ihr Platz nehmen. Mich hinsetzen. Halleluja. Und wir wollen weitergehen mit unserer neuen Art des Lebens, die wir haben. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, du hast eine vollkommen neue Art des Lebens bekommen. Nicht so, wie die Welt es hat, sondern eine völlig andere Dimension. Amen. Halleluja. Und wir haben uns das letzte Mal angeschaut, ausführlich Epheser 2, 1 bis 10, und haben festgestellt, dass das neue Leben in Christus uns in eine Position völliger Herrschaft bringt. Und zwar über die Sünde, nicht in eine Position, einfach wo wir nur Vergebung der Sünde haben und dann immer wieder neu um Vergebung bitten müssen für immer wieder die gleichen Sünden, sondern dieses neue Leben bringt uns in eine Position der Herrschaft über die Sünde, wo Sünde einfach für uns weit entfernt ist. Amen. Und indem es uns in eine Dimension oder in eine Position der Herrschaft über Sünde bringt, dieses neue Leben, bringt es uns auch in eine Position der Herrschaft über dämonische Mächte. Und es bringt uns auch in eine Position der Herrschaft über Krankheit, weil all diese Dinge, sie haben ihr Anrecht immer nur an der Sünde. Und wenn das Sündenproblem erledigt ist, dann erledigen sich auch die anderen Dinge, beziehungsweise dann bekommen wir Autorität über die anderen Dinge. Deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen nicht ein Sündenbewusstsein kultivieren, sondern ein Gottesbewusstsein. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast ein Gottesbewusstsein, nicht ein Sündenbewusstsein. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Amen. Es gehört uns. Halleluja. Dieses neue Leben gehört uns. Wir haben das letzte Mal schon gesehen, es gehört uns durch Glauben. Ja. Und Glaube wiederum ist kein Werk von unserer Seite, sondern es ist das Werk Gottes in uns. Gott tut sein Werk in uns. Wir haben das letzte Mal diese Stelle gehabt, Johannes 6, 29, wo sie Jesus fragten und sagten, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Mit anderen Worten, er wirkt in dir das Werk des Glaubens, das Gott ihn gesandt hat. Und durch dieses Werk des Glaubens, das er in dir wirkt, hast du Zoe-Leben in seinem Namen. Ja, das ist Johannes 20, Vers 31. Diese aber, also diese Wunder, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Amen. Also Leben durch Glauben in seinem Namen. Wann immer du in seinem Namen durch Glauben wirksam wirst, dann wird dieses neue Leben in dir und durch dich aktiv und wirksam. Immer, du kannst es dir immer wieder neu herholen und bewusst machen, ja, jetzt werde ich im Glauben, im Namen Jesus aktiv, also wirkt eine andere Substanz mit mir. Ja, wenn du krank die Hände auflegst, erwarte, mach dir bewusst, jetzt wirkt eine andere Substanz mit mir, weil ich bin in einer anderen Dimension unterwegs. Amen. In dem Moment, wo du glaubst, bist du in einer anderen Dimension unterwegs. Die Dimension des Glaubens ist die Dimension Gottes. Und in die bist du hineingeboren. Das ist deine Dimension. Das ist dein Leben. Das gehört dir. Und du kannst in dieser Dimension, in diesem Glauben zur Ruhe kommen. Das haben wir das letzte Mal auch schon gesehen. Die Ruhe des Glaubens. Also bleibt noch eine Sabbatruhe übrig dem Volk Gottes. Wir gehen nämlich, Vers 3, Hebräer 4, Vers 3, wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Das heißt, durch Glauben kommst du in die Ruhe. Ich sag mal so, umgekehrt, das ist auch interessant, kannst du dir mal bewusst machen, umgekehrt, immer wenn du unruhig bist oder wenn Menschen unruhig sind, auch Christen manchmal unruhig sind, zappelig, hippelig oder was auch immer, dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder das Bewusstsein des neuen Lebens ist noch nicht wirklich tief genug in ihre Seele hineingefallen, ja, deswegen ruhen sie nicht, ja, weil sie einfach sich dieses Lebens und dieser Dimension Gottes in ihnen nicht wirklich bewusst sind. Ja, das ist das eine, Bewusstsein. Oder aber, was auch sein kann, Unruhe kann auch darauf hinweisen, dass jemand noch Befreiung braucht in seiner Seele. Weil es sind immer diese zwei Dinge. Die Seele muss befreit werden von manchmal von Dingen und dann braucht sie Bewusstsein. Es kann beides sein. Ja, manchmal ist es so, die Befreiung kommt, indem dein Bewusstsein stärker wird. Manchmal musst du vielleicht wirklich nochmal was adressieren und sagen, nein, also dieser Geist, der muss jetzt echt mal raus. Dieser Geist der Unruhe muss jetzt echt mal raus. Du bist nicht bestimmt für Unruhe. Amen. Als Gläubiger bist du nicht bestimmt für ein unruhiges Leben. Du bist bestimmt für ein spannendes Leben. Das ist ganz sicher. Langweilig wird es nicht, keine Sorge. Aber bei allem Spannenden bist du dazu bestimmt, in der Ruhe unterwegs zu sein, selbst im Sturm. Amen. Und deswegen hat Jesus seine Jünger, die damals ja noch nicht von neuem geboren waren, deswegen konnten sie nicht so viel dafür, aber er hat sie gescholten, dass sie im Sturm unruhig geworden sind. Wenn du sagst, Jesus, ich meine, es ist ja wohl normal, sie sind kurz vorm Untergehen, dass sie da jetzt mal ein bisschen unruhig werden, kann man eigentlich verstehen. Aber Jesus hatte kein Verständnis. Er hat gesagt, was seid ihr furchtsam, ihr Kleingläubige? Hättet ihr doch zu dem Sturm genauso gesprochen, wie ich zu dem Sturm spreche, und die Sache wäre erledigt gewesen und ich hätte weiterschlafen können. Ja, ist so. Sie haben ihn geweckt. Das fand er jetzt nicht gut. Ja. Amen. Weil Glaube führt in Ruhe. Amen. Also, ich sag mal so, das Maß an Ruhe in deinem Leben zeigt dir A, wie frei du schon bist in deiner Seele und B, wie entwickelt dein geistliches Bewusstsein in Bezug auf das Leben Gottes in dir ist. Sozusagen der Gradmesser. Jetzt kann jeder selber sehen. Ja, ich glaube, bei jedem von uns ist noch Luft nach oben. Also bei mir definitiv ist auch noch Luft nach oben. Und ich will dahin wachsen, immer mehr. Aber ich kann dir auch sagen, preis den Herrn. Und es wäre schlimm, wenn es anders wäre. Aber ich glaube wahrzunehmen, dass ich heute in Situationen ruhig bin, wo ich früher niemals ruhig gewesen wäre. Das heißt, es gibt Fortschritt. Und das solltest du in deinem Leben auch sehen, wenn du zurückschaust, Schritt für Schritt für Schritt, dass du wächst in dieser Ruhe Gottes. Damit siehst du, dass du gewachsen bist in diesem Leben Gottes, in dieser Realität Gottes. Weißt du, es ist nicht eine Frage des Alters oder so. Es ist nicht so, dass automatisch, wenn man älter wird, wird man ruhiger. Ich kenne Leute, die sind ziemlich alt und ziemlich hibbelig. Und ich kenne jüngere Leute, die ziemlich ruhig sind. Ja, ich meine, damit, wie gesagt, ich meine damit jetzt nicht natürliche Ruhe im Sinne von Passivität oder Wurstigkeit oder irgend sowas, sondern ich meine diese Ruhe des Glaubens, ja, wo du einfach eingegangen bist in dieses Bewusstsein dieses neuen Lebens in dir. Preist den Herrn. Und ihr Lieben, heute wollen wir einen Schritt weitergehen noch in dem Bewusstmachen unseres Zoe-Lebens, das wir haben. Und ich möchte heute noch mal einen Aspekt, ich bin schon mal ganz kurz darauf eingegangen vor einigen Wochen, aber ich wusste damals schon, das wird noch mal ein tieferer und längerer Aspekt auch werden hier in der Schule. Und zwar das göttliche Zoe-Leben ist zugleich immer das göttliche Liebesleben. Oder du könntest auch sagen, das Leben der Liebe Gottes. Das Leben in der Liebe Gottes, das Leben aus der Liebe Gottes, weil 1. Johannes 4, Vers 16 sagt ja, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Mit anderen Worten, wenn du in diesem Zoe-Leben bleibst, dann bleibst du damit automatisch in der Liebe, denn Liebe ist die Natur Gottes. Liebe ist die Natur des Zoe-Lebens. Du tatsächlich als Christ, weißt du, mit neuer Natur hast du nicht nur Liebe, ich meine, das ist die eine Sache, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist und da wird sie auch immer mal wieder frisch ausgegossen, preist den Herrn. Amen. Aber Tatsache ist auch, durch das Zoe-Leben in dir bist du Liebe. Es ist deine Natur, es ist dein Wesen, es ist dein Sein. Du bist Liebe. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist Liebe. Es ist dein Wesen. Es ist, was du bist. Ja. Ich sag mal so, jede Verletzung des Liebeslebens Gottes in deinem Leben ist eine Verletzung deiner neuen Natur im Endeffekt. Ja. 1. Johannes 3, Vers 14 bis 15 sagt Johannes, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben, also in das Zoe, hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Und dann sagt er auch noch was Drastisches, wer nicht liebt, bleibt im Tod. Das heißt, das Leben außerhalb der Liebe trennt vom Zoe-Leben Gottes, weil es eins ist, weil es in eins verschmolzen ist. Du kannst das eine nicht vom anderen trennen. Du kannst nicht sagen, jawohl, ich lebe total das Glaubensleben, aber nicht in der Liebe. Es geht nicht, es ist nicht das Zoe-Leben. Dann ist es irgendeine Art von Glauben, aber nicht der Glaube Gottes, weil der Glaube Gottes, sagt Galater 5, Vers 6, wird wirksam durch die Hallo, ich muss mal gucken, ob ihr da seid. Durch die Liebe. Amen. Es wird wirksam durch die Liebe. Der Glaube wird wirksam durch die Liebe. Der durch die Liebe wirksame Glaube. Und ja, wichtig zum Verständnis ist hier, weil Liebe ist natürlich, ich meine, für manche von euch ist es klar, aber wir müssen es trotzdem mal sagen, wir haben ja auch immer viele neue Glory Life Schüler und mit unterschiedlichem Hintergrund. Also unter dem Wort Liebe versteht die Welt viele Dinge. Amen. Die aber nicht unbedingt etwas mit dieser göttlichen Liebe zu tun haben. Und deswegen ist uns immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst machen, hey, es gibt drei, es gibt ein und ein viertes, aber das kann man mit reinziehen zur Agape, aber es gibt im Wesentlichen drei Hauptworte für Liebe im Griechischen und es sind drei völlig unterschiedliche Arten von Liebe. Ja. Eros, ja, die körperliche Liebe, Philia, die seelische Liebe, ja, Sympathie zu jemand, du magst jemand einfach vom Natürlichen her, ja, und dann Agape, ja, die göttliche Liebe, die Liebe, die über der natürlichen Liebe ist, also die übernatürliche Liebe. Tatsächlich kam im alten Griechisch diese Agape nur ganz selten überhaupt vor, weil die alten Griechen, sie hatten zwar dieses Wort für die Agape, aber sie hatten nicht wirklich so richtig Zugang, was es ist. Also es gab so Philosophen wie Sokrates und so weiter, die haben versucht, sich diese Richtung ein bisschen reinzubegeben, aber bevor Jesus kam, gab es de facto Agape nicht in dieser Welt. Gab es nicht. Jesus war die Liebe, Jesus war die Agape und in ihm hat sich die Agape manifestiert, offenbart und durch ihn hat sie sich multipliziert. Halleluja. Sag mal Halleluja. In mir hat sich die Liebe multipliziert. Also wichtig ist, dass wir die verschiedenen Arten von Liebe nicht durcheinander bringen. Ja? Also in Deutschland oder Europa generell, in der westlichen Welt, kannst du sagen, eigentlich seit der Aufklärung, also seit etwa 300 Jahren, ist es so, dass Eros eigentlich, oder man muss so sagen, die größte, dass die Menschen glauben, die größte Liebe, die ein Mensch finden kann, ist eine Partnerin oder einen Partner zu finden. Das ist das größte Ziel, das, wonach alles strebt. Ist aber vollkommen unrealistisch. Ich sag mal so, es ist ein Trugbild. Also nicht, dass du nicht eine gelingende Partnerschaft, eine Ehepartnerschaft eingehen sollst und kannst, aber eine wirkliche Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen kann sich nur entwickeln in der Weise, wie unser tiefstes Innerstes sich danach sehnt, wenn Gott der Dritte im Bund ist. Also wenn beide von neuem geboren sind. Anders ist es nicht möglich, weil sonst die Agape-Liebe einfach nicht ins Spiel kommt. Und die anderen Arten von Liebe sind früher oder später immer verwirrt. Ja, ich sag mal so, diese ganzen Verbrämungen, die da drauf liegen, ja, fang mal an mit der romantischen Liebe, das wäre die Philia. Ja. Ja, ich sag mal so, Rosamunde Pilcher ist ein Trugbild. Ich meine nicht, dass du es nicht schauen darfst, aber du musst dir bewusst sein, das ist ein Trugbild. Das ist nicht realistisch. Verstehst du? Das ist nicht, so funktioniert es gar nicht wirklich. Vor allen Dingen nicht lang. Das Interessante an diesem Film ist ja immer, es endet immer dann, wenn sie sich gekriegt haben. Wie es dann danach ist, wird nie gezeigt. Ja? Sondern es ist immer, sie kriegen sich und damit ist das Ziel erreicht. Ja. Und dann geht es eigentlich erst richtig los. Sagt er, ohne die Agape ist Fortsetzung von Rosamunde Pilcher nicht mehr ganz so romantisch. Weil was sehr romantisch begonnen hat, kann in Hauen und Stechen enden. Ohne Probleme. Das ist ein Trugbild. Du musst es entlarven. Das ist nicht das Bild, das du als Liebe vor Augen haben solltest. Eros, all die ganzen erotischen Bilder und so weiter, die in unserer Gesellschaft so permanent versuchen, auf einen einzuströmen, sind alles Trugbilder. Sie gaukeln dir etwas vor von Intimität, was nicht der Wahrheit entspricht. Sind Trugbilder, sind Lügenbilder. Du musst es rausnehmen aus deiner Seele oder rausnehmen lassen aus deiner Seele von Gott, wenn du da Dinge reingelassen hast, weil es verstellt dir die Sicht für das, was Gott wirklich für dich hat. Ja, Gott hat, wenn du dazu bestimmt bist, zur Ehe bestimmt bist, hat Gott eine gelingende Ehebeziehung für dich aus der Agape-Liebe heraus. Und das darf auch romantisch mal sein. Ja? Preist den Herrn. Neulich habe ich jemand sagen hören, Romantik nach 18 Jahren Ehe, das ist unrealistisch. Ich sage dir, das ist auch nach 31 Jahren Ehe nicht unrealistisch. Aber das Entscheidende ist, was sitzt auf dem Thron? Amen. Welches Bild hast du vor Augen? Wenn du das Bild der Agape-Liebe Jesu vor Augen hast, dann werden die anderen Arten von Liebe immer wieder erneuert, auch die erotische Liebe. Ja? Aber wenn du diese Bilder vor Augen hast und da die Perfektion anstrebst, auf dieser Ebene, vergiss es. Funktioniert nicht. Das sind die falschen Prioritäten. Okay, deswegen, aber es ist wichtig zu unterscheiden, wenn wir vom Zoe-Leben Gottes sprechen, dann sprechen wir von der Agape-Liebe. Das ist die selbstlose Liebe. Das ist die Liebe, die nicht das Ihre sucht. Das ist die Liebe, die frei ist von selbstsüchtigen Wünschen. Das ist die Liebe, die Gott in Jesus bewiesen hat. Ja, so wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus, so sollt ihr einander lieben. Das heißt, es ist eine Liebe, die sich gezeigt hat in seiner Hingabe am Kreuz. Ich meine, da endet jede romantische Vorstellung am Kreuz. Ich meine, ich weiß nicht, wer das Kreuz romantisch findet, aber der muss auch verwirrt sein. Ja? Es ist jetzt nicht wirklich romantisch. Also dann musst du mal The Passion of the Christ anschauen, dann vergeht dir die Romantik schnell. Und viele sagen ja, das ist sogar noch zu soft dargestellt, sagen manche. Ja? Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, du merkst, hey, das ist nicht unbedingt Romantik. Ja? Aber es ist die stärkste Kraft, die alle anderen Arten der Liebe durchdringt. Amen. Das heißt, wenn du dich ausrichtest auf die Agape-Liebe und in der Agape-Liebe wächst, im Bewusstsein der Agape-Liebe wächst, sie immer wieder ausgießen lässt in dein Herz und gleichzeitig dir das Bewusstsein dieser Liebe, deines Einsseins mit dieser Liebe baust, dann setzt du auf etwas Ewiges. Das ist nicht umsonst, dass 1. Korinther 13,8 sagt, diese Liebe, also diese Agape-Liebe vergeht niemals. Oder man kann auch übersetzen, hört niemals auf. Andere Übersetzung wäre, versagt niemals. Ja, das heißt, sie geht immer noch weiter. Weißt du, wenn die natürliche Liebe längst am Ende ist, geht die Agape-Liebe immer noch weiter. Wenn die natürliche Liebe längst 50.000 Anstöße genommen hat und deswegen einfach sagt, jetzt geht's nicht mehr und jetzt kann ich nicht mehr und jetzt will ich nicht mehr und es geht so nicht mehr, wenn das Gefühl vielleicht von Ablehnung oder von Anstoß oder von Genervtheit übergroß ist, dann ist die Agape-Liebe immer noch am Start und vergeht nicht. Amen. Das heißt, es ist entscheidend wichtig, auf welcher Ebene hältst du dich auf in deinem Bewusstsein? Ja, die Genervtheit mag kommen. Ja, der Anstoß mag kommen. Ja, die Verletzung mag kommen. Ja, die Ablehnung mag kommen. Aber hältst du dich auf dieser Ebene auf oder schaust du höher und lässt dich oder siehst dich vereint mit dieser Liebe, mit dieser Agape-Liebe, mit dieser höheren Liebe? Also dann wird dein Speicher wieder gefüllt. Amen. Das ist so wichtig. Halleluja. Und so, weißt du, unser Liebesspeicher muss immer wieder neu gefüllt werden. Und manchmal ist es so, dass der stärkste Nachschub an Liebe in dich dann einströmt, wenn du einen Anstoß überwunden hast. Hast du schon mal gemerkt? Du hast dich mit jemandem versöhnt, wo du vorher noch dachtest, den bringe ich um? Oder? Ja. Also jetzt in der unerneuerten Seele, ja. Und dann hast du dich versöhnt und plötzlich fließt ein Strom der Liebe, wie du dachtest, wow. Also das ist diese Liebe. Das ist die Agape-Liebe. Ist stärker. Sie hört niemals auf. Sie liebt sogar die Feinde. Ist krass, ja? Sie liebt die Feinde. Wow. Sie überwindet den Hass. Und weißt du, das Geniale ist, die Bibel sagt eben nicht nur, dass sie ausgegossen ist in unsere Herzen, wie ich schon gesagt habe, sodass sie sich vielleicht immer wieder mal verflüchtigt. Sondern die Bibel sagt auch, dass diese Agape-Liebe die Frucht unseres von neuem geborenen Geistes ist. Also ist dir bewusst, dass wenn du liest in Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede und so weiter, ist dir bewusst, dass dieser Geist, von dem hier die Rede ist, die Frucht des Geistes, dass hier nicht vom Heiligen Geist die Rede ist. Das heißt ja nicht, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude. Natürlich hat der Heilige Geist auch Liebe, Freude. Aber hier geht es darum, Paulus stellt gegenüber die Werke des Fleisches, also was bringt das Fleisch hervor? Da hast du dann die ganze Liste, ja, Unzucht, was ist, und so weiter. Die ganzen Werke des Fleisches, Spaltung, Hader, Zerstreit, was weiß ich, bringt das Fleisch hervor. Und dann sagt er, die Frucht des Geistes aber, welches Geistes? Des wiedergeborenen, neu geschaffenen Geistes, deines neuen Geistes, in deinem Geist. Weißt du, dein Geist ist sozusagen, ja, eins mit Jesus. Jesus ist der Weinstock. Du bist die Rebe. Dein natürlicher Mensch ist sozusagen die Rebe, die am Weinstock hängt. Das heißt, dein Geist ist der Weinstock, weil Jesus da drin ist. Und was kommt hervor? Frucht kommt hervor. Amen. Und diese Frucht, die hervorkommt, ist zum Beispiel Liebe. Nicht nur zum Beispiel, sondern es ist die erste Frucht und auch die wichtigste und die größte, die stärkste Frucht, von der alle anderen ausgehen, ist die Frucht deines von neuem geborenen Geistes. Das heißt, wie ist es, wenn du einen Weinstock nur einigermaßen gießt und ihm Sonne gibst, was bringt er dann hervor irgendwann? Frucht, Trauben. Ja. Früher oder später bringt er Frucht hervor. So, wie ist es mit deinem von neuem geborenen Geist? Früher oder später, wenn er nur richtig begossen wird und Sonne bekommt, ich sage mal begossen durch, was auch immer du jetzt da, wie auch immer das Bild deuten willst, also sagen wir mal begossen mit dem immer wieder neu frischen Wasser des Heiligen Geistes und beschienen immer wieder mit dem Wort Gottes, ja, also mit dem Wort und dem Geist Gottes versorgt sozusagen, wenn dein von neuem geborener Geist immer wieder diese Versorgung bekommt, dann wird er, sag mal, er wird, dann wird er Frucht hervorbringen. Das ist seine Natur. Der kann gar nicht anders. Amen. Weil das seinem Wesen entspricht. Also alles andere, ich sag mal so, das kratzt in dir. Also du kannst noch deiner Seele die Vorfahrt geben. Ich sag immer, es geht immer darum, wem gibst du die Vorfahrt? Oder wem gibst du die Oberhand? Du kannst deiner Seele die Oberhand geben, deinem Fleisch die Oberhand geben, das ist möglich, auch als von neuem Geborener. Du kannst ihm die Oberhand geben. Oder aber du kannst dich entscheiden und sagen, nein, ich gebe meinem Geist die Oberhand und die Frucht meines Geistes ist Liebe. Die Frucht meines Geistes kommt hervor, wenn ich ihm die Oberhand gebe. So einfach ist es. Ja? So begießt du deinen Geist, ja? Indem du dich entscheidest, ihm die Oberhand zu geben, indem du sagst, okay, du darfst hervorkommen. Amen. Du bewässerst ihn mit dem Wort, oder bescheinst ihn mit dem Wort von mir aus, bewässerst ihn mit dem Geist oder wie auch immer, bewässerst ihn mit dem Geist und bescheinst ihn mit dem Wort oder egal wie rum. Aber auf jeden Fall, das sind die Zutaten, die er braucht, dein Geist, immer mal wieder. Aber dann kommt es hervor. Sag mal, die Frucht des Geistes kommt aus meinem Innersten hervor. Also im Geist wandeln, auch da ist nicht der Heilige Geist gemeint, obwohl der natürlich eins ist mit unserem Geist. Aber was Paulus hier sagt, ist, im Geist wandeln heißt gemäß unserem von neuem geborenen Geist und damit gemäß unserem eigentlichen Sein zu wandeln. In dem Moment, wo du im Geist wandelst, lebst du eigentlich so, wie du immer warst, gemacht warst von Gott, wie es vorgesehen ist von Gott. Ja, du lebst dein wahres Sein aus. Immer wenn du auf der Schiene des Fleisches unterwegs bist, dann lebst du etwas anderes aus, das gar nicht dein Sein ist, das gar nicht deine Natur ist, das gar nicht zu dir gehört. Halleluja. Also jetzt wird Bewusstsein in deinem Geist gebaut, durch deinen Geist gebaut. Bewusstsein auch für deine Seele, da muss es ankommen. Amen. In deinem Herzen machst du den Switch. Ja, dein Herz ist das Entscheidungszentrum. Da machst du den Switch. Da entscheidest du dich, auf welcher Ebene bin ich unterwegs? Auf der Ebene von eben dieser natürlichen Liebe, die sofort zu Ende ist, wenn ihr irgendwas nicht passt? Oder bin ich unterwegs auf dieser Ebene, dieser ewigen Liebe, dieser Agape-Liebe, die niemals aufhört? Selbst wenn jemand zu deinem Feind wird, hört deine Liebe zu ihm nicht auf. Amen. Und das Geniale ist, weißt du, wenn Gott Gunst erweist einem Menschen, sagt die Bibel, dann macht er sogar seine Feinde zu seinen Freunden. Amen. Wie von euch wollt ihr es in Anspruch nehmen? Manchmal braucht es Zeit, manchmal ein bisschen länger, manchmal sehr lang. Aber das Gute ist ja, die Liebe vergeht niemals. Das heißt, sie hört nicht auf, egal wie lange es dauert. Amen. Aber sie wird Frucht bringen. Und sie wird sich durchsetzen, weil sie ist die stärkste Kraft. Sie ist immer stärker. Sie ist immer stärker. Halleluja. Also sie ist dann stärker, wenn sie sich stark anfühlt. Und sie ist aber auch dann stärker, wenn sie sich überhaupt nicht so anfühlt. Also manchmal fühlt sich die Liebe schwach an. Weil du gehst unter was drunter, du erträgst etwas. Du begehrst nicht auf gegen etwas, fühlt sich manchmal schwach an. Aufbegehren fühlt sich stärker an, rebellieren fühlt sich stärker an. Jawohl, so sind wir ja teilweise auch in unserer Gesellschaft erzogen. Ja. Denke kritisch, steh auf, rebelliere, weiß alles besser. Und dann fühlst du dich stark. Wirklichkeit Schwäche. Auf lange Sicht Schwäche. Auf kurze Sicht fühlt sich stark an, aber auf lange Sicht ist es Schwäche. Halleluja. Also, wenn wir an ihm bleiben als dem Weinstock, das heißt, wenn wir in diesem Bewusstsein unserer Einheit mit ihm bleiben, dann wird unser von neuem geborener Geist Liebe als Frucht hervorbringen. Das heißt auch, sie wird wachsen. Ja? Also musst du ja auch keinen Stress machen. Weißt du, du musst nicht schon heute der Perfekte sein in der Disziplin der Liebe. Da hast du sowieso beschäftigt bis an dein Lebensende, ja, egal wie geistlich stark du sein magst, aber da bist du dein Leben lang unterwegs. Aber weißt du, du kannst dir tatsächlich auch die Zeit lassen, weil Frucht wächst. Ja? Frucht ist nicht so, ich habe noch keinen Apfelbaum gesehen, wo du morgens hinschaust, kein Apfel am Zweig und plötzlich pop, sind überall Äpfel. Wow, überall Äpfel. Halleluja. Das ist vielleicht dann im Paradies mal so. Aber hier auf dieser Erde ist es nicht so, sondern Frucht wächst. Das ist das Wesen von Frucht. Das heißt, Frucht kommt hervor. Zuerst kommt so ein kleines bisschen, wo du denkst, ja, könnte das ein Apfel werden? Vielleicht könnte es auch noch eine Birne sein. Du weißt es noch nicht so genau. Und je mehr es wächst, umso mehr, ja, dann könnte es auch noch eine Quitte sein vielleicht. Aber irgendwann mal, wenn es eine gewisse Größe hat, dann kannst du es erkennen. Ja, doch, das ist ein Apfel. Und genauso ist es so mit der Frucht der Liebe. Ja? Du kannst es am Anfang vielleicht noch nicht so genau sehen. Du bist vielleicht am Anfang noch ein bisschen verwirrt. Was ist jetzt wirklich die Liebe Gottes? Was ist jetzt wirklich das Echte? Was ist noch nicht das Echte? Am Anfang ist vielleicht noch manches vermischt. Und es ist vielleicht von außen noch nicht so klar zu erkennen. Aber je mehr es wächst, umso mehr wird es erkennbar. Und am Ende des Tages wird einfach dastehen, Liebe. Amen. Und Gott erkennt es. Und du erkennst es und Menschen um dich herum erkennen es. Und dann genießen sie die Frucht. Lecker. Liebesfrucht. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Also, Frucht kommt hervor. In welcher Form kommt diese Frucht hervor? Sie kommt hervor mehr und mehr in Form von Liebesgedanken zuerst. Sind Gedanken, es beginnt ja immer in Gedanken. Liebesgedanken. Dann kommen Liebesworte und dann kommen Liebeshandlungen. Liebesgebete auch zum Beispiel sind auch Liebeshandlungen. Ja. Aber auch eben Liebeshandlungen in der Familie, in der Gemeinde, mit Menschen, mit denen du zu tun hast. Ja, Liebe für die, die schwach sind, ist ein wichtiger Aspekt der Liebe. Liebe für die, die schwach sind. Ja, Paulus sagte so schön, Neues Leben Übersetzung. Nein, nicht neues Leben, neue evangelistische Übersetzung, Römer 15, 1 heißt es, wir die Starken haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen und sollen nicht selbstgefällig sein. Paulus sagt so, Elberfelder sagt so, und wir sollen nicht uns selbst gefallen. Das heißt, du sollst nicht sagen, wow, ich bin ja schon so, doch schon so weit geistlich, na, so. Also so in der Liebe macht mir so schnell keiner was vor und so weiter. Und dann kommt jemand und benimmt sich vielleicht tatsächlich nicht so, wie die Liebe sagt. Wir schauen uns gleich an, was das Wort Gottes sagt, wie die Liebe sich benimmt. Und benimmt sich nicht so. Und dann entscheidet sich eigentlich erst, wie stark du wirklich in der Liebe bist. Nämlich bist du bereit, die Schwachheiten der Schwachen zu ertragen, zu tragen? Oder stellst du dich selbstgefällig drüber und sagst, wie kann der nur so wenig entwickelt sein? Wie kann der nur so ein Anfänger in den Dingen Gottes sein? Also das sind die selbstgefälligen Gedanken. Und Gott sagt sofort, weißt du, ein Finger zeigt nach vorne, einer zeigt zurück. Ja, und Gott sagt sofort, hey, und da gibt es so viele Bereiche in deinem Leben, da bist du aus meiner Sicht auch noch mehr als ein Anfänger. Also gefall dir nicht selber. Galater 6, 2 sagt, einer trage die Lasten des anderen. Das heißt, derer, die gerade schwach sind, weißt du, schwach sein ist ja nicht unbedingt Sünde, sondern du kannst ja einfach, hast vielleicht eine Last zu tragen, gerade eine, die einfach durch die du durchgehst, eine Krankheit oder irgendwas, was dir Not macht oder Schwierigkeiten macht, das ist ja keine Sünde, das ist ja kein Grund, jemanden zu verachten, sondern das ist ein Grund, umso mehr Liebe zu investieren. Amen. Und Liebe fließen zu lassen. Halleluja. Also, Liebe, ich meine, Liebe fängt immer mit deinen Allernächsten an, Liebe also in deiner Familie, Liebe in deiner Gemeinde, aber es geht weiter zu denen, die vielleicht dich nerven, die vielleicht noch schwach sind. Dann geht es weiter zu denen, die draußen sind auch. Ja. Jesus hat gesagt, Lukas 19, 10, er hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das heißt, da gibt es einen Weg der Liebe in deinem von neuem geborenen Geist, der immer die Seele eines nicht von neuem Geborenen sucht irgendwo. Ich sagte, wenn du vollkommen gleichgültig bist gegenüber Menschen, die nicht von neuem geboren sind und da nichts in deiner Seele ist, was irgendwie sucht, wie kann Gott ihre Seele erreichen, dann hast du definitiv Wachstumsbedarf in der Liebe. Dann ist da irgendwas tot, was nicht tot sein sollte. Dann sollte etwas vielleicht wieder neu zum Leben kommen. Vielleicht als du selber errettet wurdest, da konntest du die ganze Welt umarmen, du warst frisch verliebt, ja. Und wolltest jeden am liebsten retten und jeden am liebsten reinholen und jetzt ist es irgendwie gewohnter und du hast irgendwie drin eingerichtet, hier sind die Erretteten und da sind die Verlorenen, okay, aber wir haben nicht viel miteinander zu tun. Nein, das ist nicht die Liebe, sondern die Liebe streckt sich aus, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Sag mal, ich strecke mich aus, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Liebe streckt sich aus nach den Geschwistern. Die Liebe Gottes liebt den Leib Christi. Sag mal, ich liebe den Leib Christi. Auch das ist wichtig. Je länger du im Leib Christi unterwegs bist, umso mehr Gründe hast du wahrscheinlich schon gehabt, den Leib Christi mal nicht zu lieben. Oder? Ist so. Mann Gottes mal, der ist inzwischen schon verstorben, mit dem wir uns mal unterhalten haben, der hat ihn dann in der Predigt gesagt, er hat gesagt, ich habe den Leib Christi überlebt. I've survived the body of Christ. Ja. Da ist schon was dran. Aber weißt du, es ist auch wichtig, dass du von diesem Überlebensmodus weitergehst und in den Liebesmodus überwechselst. Du bist nicht nur da, um zu überleben, sondern du bist da, um zu lieben. Du bist nicht nur da, um durchzuhalten, sondern du bist da, um überzufließen. Die Liebe fließt über. Amen. Sie fließt über. Halleluja. Sag mal, ich bin ein Überflieser. Zu denen, die drinnen sind und zu denen, die draußen sind. Und auch zu seinem auserwählten Volk Israel. Auch das ist ein Teil des überfließenden Herzens Gottes. Du verpasst einen Teil des Herzens Gottes, wenn du dir diese Liebe, ich sage mal so, wenn dir diese Liebe nicht bewusst ist. Ja, oft ist es nur eine Frage, ob es jemand bewusst ist oder nicht. Ja, und es ist, geht auch nicht darum, dass du immer irgendwie, das ist auch eine falsche Vorstellung, romantische Gefühle in Bezug auf Israel haben sollst. Manche Christen haben so romantische Gefühle in Bezug auf Israel. Da ist dann alles gut, egal was auch immer. Hauptsache, es ist ein Jude, dann ist er der bessere Mensch. Das ist nicht so. Weißt du, es sind genauso Sünder wie alle anderen Menschen auch. Und sie machen auch Fehler. Und es ist auch in Israel nicht alles perfekt und nicht alles super duper duper. Und deswegen geht es nicht um romantische Liebe, Verklärung irgendwie, sondern es geht darum Agape-Liebe. Und Agape-Liebe liebt einfach, weil sie liebt. Gottes Herz liebt Israel einfach, weil er sich entschieden hat, es zu lieben. Das kannst du in der Bibel sehen. Ja, er hatte auch mehrere Situationen, wo er allen Grund hatte, es nicht mehr zu lieben. Und er war sogar, einmal musste ihn sogar Mose noch davon überzeugen, dass er dabei bleibt. Ja, war so, weil er gesagt hat, hey, jetzt verwerfe ich sie und jetzt mache ich dich zu einem neuen Volk. Und Mose hat gesagt, na, Moment mal. Ja, Gott hat ihn, also Mose hat ihn eigentlich an sein eigenes Herz erinnert in dem Moment. Ja. Er liebt, weil er liebt, weil er Agape liebt, nicht aus Romantik, nicht weil, weißt du, Luther zum Beispiel, Martin Luther, der ist genau an dem Punkt gescheitert. Er hat am Anfang seines Glaubenslebens, hat er wirklich die Offenbarung gehabt, ja, Israel ist das auserwählte Volk, Gott liebt Israel und so weiter. Und dann dachte er, okay, und jetzt mit dieser reformatorischen Botschaft, die wir haben, werden wir jetzt die Juden erreichen und die werden sich jetzt alle bekehren, weil wir sie so lieben. Und dann hat er sie geliebt und dann hat er ihnen das Evangelium verkündet und sie haben sich halt nicht bekehrt, die allermeisten. Und dann ist er sauer geworden und dann ist er ins andere Extrem gegangen. Und dann ist er in diesen Judenhass reingegangen, für den er bis heute bekannt ist, wo er dann Schriften geschrieben hat und gesagt hat, hier, eine hieß dann gegen die Juden und ihre Lügen. Ja, und wo er dann wirklich auch dazu aufgerufen hat, sie zu bedrängen und so weiter, also auch mit Gewalt und so weiter, um sie vielleicht doch noch irgendwie reinzuholen ins Reich Gottes, was natürlich nie funktioniert. Aber er ist aus der Liebe gefallen, aus Enttäuschung. Also Enttäuschung ist die größte Falle für die Liebe. Lass nicht zu, dass dein Herz in die Falle der Enttäuschung fällt. Egal gegenüber wem. Ob das jetzt in Bezug auf Israel ist, ob das in Bezug auf den Leib Christi ist, ob das in Bezug auf die Verlorenen ist, vielleicht deine verlorenen Familienangehörigen, vielleicht irgendjemand, der dich verletzt hat. Lass nicht zu, dass dein Herz in die Falle der Enttäuschung fällt, sondern erkenne die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in dein Herz und mit der du eins bist in deinem Geist, sie vergeht niemals. Sie hört einfach nicht auf. Sie hört nicht auf, nur weil du bestimmte Erfahrungen machst. Und du magst noch viele Erfahrungen machen, hier oder da, negative oder positive, aber diese Liebe ist die Konstante. Amen. Sag mal, die Liebe ist die Konstante in meinem Leben. Okay, zum Schluss. Was ist die Liebe? Wie ist die Liebe? Lass uns kurz zum Schluss noch diesen Text zusammenlesen, 1. Korinther 13, 4 bis 8, weil da hast du letztendlich die Aussagen dessen darüber, was die Liebe ist. Nachdem Paulus zuerst sagt, wenn ich diese Liebe nicht habe, dann bin ich nichts, dann kann ich alles andere vergessen, egal was ich tue, egal wie gewaltige Werke ich für Gott tue, egal wie viel Arme ich speise, egal welchen Glauben ich habe und so weiter. Es ist alles nichts, wenn ich nicht diese Agape-Liebe habe. Und dann sagt er hier in Vers 4, diese Liebe ist langmütig oder geduldig. Das heißt, sie hat lange Mut. Das ist interessant. Sie bleibt lange ermutigt. Sie bleibt immer ermutigt. Selbst wenn sie Ablehnung erfährt, bleibt sie irgendwie ermutigt. Ja, die Liebe wird sich schon durchsetzen. Ablehnung? Nein, ich glaube, am Ende wird sich die Liebe durchsetzen. Amen. Sie verliert nicht den Mut in ihrem Glauben an die Menschen. Oh, Halleluja. Das ist wirklich wichtig. Auch in dieser Zeit, weißt du, wenn du dir heutzutage die Welt anschaust, dann brauchst du langen Mut, damit du nicht den Glauben an die Menschheit verlierst. Damit du nicht irgendwann mal zum Zyniker wirst und sagst wie Albert Einstein, der gesagt hat, ja, zwei Dinge sind unendlich, nämlich das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist zynisch, ja. Zynisch, aber wenn du die Welt anschaust, dann könntest du das denken, dass es die Wahrheit ist. Aber ich sag dir, es gibt eine Kraft, die größer ist und sie lässt uns nicht den Glauben verlieren, dass Gott am Ende durchkommt und dass seine Liebe am Ende durchkommt. Die Liebe verliert nicht den Mut. Die Liebe ist gütig. Halleluja. Okay, das spricht für sich selber. Man kann auch übersetzen freundlich. Ja. Sie neidet nicht oder ist nicht eifersüchtig. Eifersüchtig, ja. Ist das Gegenteil von Liebe. Wenn du jemand anders etwas neidest, egal was es jetzt ist, du kannst ihm eine Position neiden, du kannst ihm eine Anerkennung neiden, du kannst ihm sein Aussehen neiden, du kannst ihm seine Gaben neiden, was auch immer. Immer wenn du etwas neidest, dann ist in dem Moment, hat in dem Moment das Fleisch die Oberhand. Wenn du in deinem Geist unterwegs bist, dann neidest du niemand irgendwas, weil du weißt, dass du alles hast, was du brauchst. Amen. Sag mal, ich habe alles, was ich brauche. Also bist du außer Konkurrenz. Halleluja. Die Liebe tut nicht groß. Das heißt mit anderen Worten, die Liebe stellt nicht die eigenen Errungenschaften groß dar, damit alle sehen können. Steigerung ist dann, sie bläht sich nicht auf. Das ist die Steigerung von Großtun. Also Großtun heißt, okay, ich stelle alles in den Vordergrund, was ich an Tollem gemacht habe. Aufblähen heißt, ich mache es noch größer, als es wirklich ist. Das heißt, ich stelle es noch besser dar, als es wirklich ist. Ich tue nochmal was oben drauf setzen. Ja? Das ist nicht die Liebe. Weil die Liebe ist sich nicht unsicher in sich selbst. Die Liebe ist sich sicher in sich selbst. Sie benimmt sich nicht unanständig. Okay. Sie sucht nicht das Ihre. Das heißt, sie handelt nicht egoistisch. Sie handelt nicht nach dem Motiv, was dient mir jetzt in dieser Situation. Wenn du Menschen berätst, zum Beispiel in der Seelenerneuerungshilfe, in Bezug auf ihr Leben, in Bezug auf ihre Berufung, wie berätst du sie? Berätst du sie gemäß dem, was du dir wünschst? Vielleicht bist du Glory House Leiter und du würdest dir wünschen, dass derjenige jetzt mal aber doch mal das und das macht. Berätst du sie dann in diese Richtung oder berätst du sie in die Richtung, dass sie einfach selber erkennen können, was die Stimme Gottes in ihrem Leben sagt? Frei von irgendwelchen eigenen Motiven oder Erwartungen, weil du irgendwas willst. Also die Agape-Liebe, das ist eigentlich der Kern der Selbstlosigkeit. Der Kern der Selbstlosigkeit ist die Freiheit von Erwartungen im Sinne von, ich erwarte, dass andere meinen Mangel füllen oder mir etwas geben, damit ich mich besser fühle. Erwartungen im Positiven, ja, an die Menschen, das habe ich ja gerade gesagt, wir erwarten Gutes von den Menschen, aber nicht im Sinne von Erwartung an die Befriedigung von etwas, was ich brauche. Dann ist es immer, dann kommt immer die Selbstsucht rein. Dann kommt in zwischenmenschlichen Beziehungen die Selbstsucht rein. Du kannst Philia haben zu einem Menschen, weil du findest ihn sympathisch oder du hast dich darin gefunden. Also sehe ich, keine Ahnung, ihr spielt zusammen Schach, weil er halt beide gern Schach spielt und ihr braucht einen Schachpartner. Also befriedigt einer das Bedürfnis des anderen beim Schachspielen. Ja, aber das hat noch nichts mit Agape-Liebe zu tun, sondern in dem Moment, wo halt das Bedürfnis nicht mehr befriedigt wird, der eine sagt, ich will nicht mehr Schach spielen, weil ich verliere ständig bei dir, dann ist die Sache vorbei. Dann ist die Grundlage für die Beziehung entzogen. Das ist ein banales Beispiel, aber das ist in vielen anderen Bereichen genau das Ding. Ja? Okay? Preis den Herrn. Also die Liebe, Agape, ist nicht gegenseitige Bedürfnisbefriedigung. Sie handelt nicht egoistisch. Sie lässt sich nicht erbittern. Das ist so wichtig. Sie lässt sich nicht erbittern. Das heißt, egal was, sie wird nicht bitter, sondern sie hat diesen langen Mut der Liebe. Sie bleibt, sie hört niemals auf und sie lässt sich nicht erbittern. Sie wird nicht bitter, auch dann, wenn ihr vielleicht wirklich übel mitgespielt wird. Sie rechnet Böses nicht zu. Das heißt, sie kann vergeben und vergessen. Amen. Wenn Leute sagen, ja, ich vergebe, aber ich vergesse nicht, das ist nicht die Agape-Liebe. sondern die Agape-Liebe rechnet es nicht mehr zu. Die Vergangenheit sagt vielleicht irgendwas über eine Person, was sie in deinem Leben vielleicht bewirkt hat, aber die Agape-Liebe sagt, ich rechne es nicht zu. Und sie gibt somit immer die Chance für einen Neuanfang. Amen. Eine andere Übersetzung heißt hier übrigens an der Stelle, sie denkt nichts Böses. Also, du kannst einfach mal testen, mal so zwischendurch, ja, neigst du dazu, tendenziell Böses von anderen Menschen zu erwarten und Böses zu denken, oder neigst du tendenziell dazu, das Positive zu denken und zu erwarten? Ja, dann weißt du, okay, da kann ich noch mehr wirklich in diese Agape-Liebe hineingehen. Weil die Agape-Liebe erwartet immer das Gute. Ja, bis hin zur Blauäugigkeit. Ich sag mal, lieber ein bisschen auf der Seite der Blauäugigkeit vom Pferd fallen, als auf der Seite des Misstrauens und des bösen Erwartens. Und damit sage ich jetzt nicht, dass wir leichtgläubig sein sollen, allen möglichen Blödsinn glauben sollen, die Leute uns erzählen oder so, oder keine Unterscheidung mehr haben, was wirklich Gott ist und was nicht Gott ist, aber letztendlich lieber ein bisschen blauäugiger in der positiven Erwartung in Bezug auf den Charakter eines anderen als umgekehrt. Ja, ich hatte da mal diese Geschichte, ich glaube, hat es Kenneth Hagin erzählt, von dem Mann, der so stark einfach in dieser wirklich immer das Positive von den anderen Menschen erwartet hat, nur immer positiv über sie geredet hat. Es war in so einem kleinen Dorf, und dann war es so, dass einer in dem Dorf, der wurde eines Mordes überführt, und dann sind die Leute zu ihm gekommen und haben zu ihm gesagt, also jetzt über den kannst du jetzt halt definitiv nichts Positives mehr sagen, oder? Und dann hat er nur gesagt, ja, aber er hat so schöne blaue Augen. Verstehst du, die Liebe hört nie auf. Amen. Und damit ist nicht der Mord entschuldigt oder so, sondern einfach, Gott glaubt an das Herz von Menschen. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Ja, also sie freut sich nicht darüber, wenn sie wieder irgendwo einen Skandal aufdecken kann und sagen kann, wow, hast du schon gehört? Ja, Christen lieben das teilweise, ich weiß nicht warum. Ne? Ja, hast du das schon gehört? Hast du die Story schon gehört? Und der ist wieder gefallen. Also was sagt Paulus über das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene? Darüber denk nach. Ja, okay, also nicht, dass du das andere nicht wahrnimmst, aber du bist ja nicht blöd, aber du freust dich nicht über die Ungerechtigkeit, das heißt, du hast auch keine Lust daran, sie zu verbreiten, sondern du freust dich mit der Wahrheit. Halleluja. Die Liebe erträgt alles, das heißt, sie deckt alles zu, kann man auch übersetzen, das ist interessant. Sie freut sich, sie deckt alles zu, genau, sie hängt nicht das Negative im Leben anderer an die große Glocke. Ja, sie verbreitet es nicht. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Also sie geht durch ohne Rebellion und Aufbegehren, vertraut Gott, dass seine Gerechtigkeit sich am Ende durchsetzen wird. Die Liebe versagt, vergeht, hört niemals auf. Amen. Diese Liebe ist die Frucht deiner neuen Natur. Lass mich für dich beten zum Schluss, dass diese Frucht der Liebe in jedem Einzelnen von uns hier in dieser Glory Life Schule immer mehr und immer mehr hervorkommt. Lass uns einfach dieser Frucht hingeben. Lass uns einfach eine Entscheidung treffen und sagen, wir wollen dieser Frucht des Geistes die Oberhand in unserem Leben geben. Wir wollen dem Geist die Oberhand in unserem Leben geben. Sprich mir einfach mal nach, auch du über Livestream. Sag einfach, Vater, in dem Namen Jesus entscheide ich mich heute Abend ganz neu, meinem von neuem geborenen Geist die Oberhand zu geben in meinem Leben, aus meinem Geist heraus zu leben, aus meinem Geist heraus zu reden, aus meinem Geist heraus zu denken und aus meinem Geist heraus zu handeln. Danke, dass mein Geist Liebe ist. Ich entscheide mich, die Frucht der Liebe immer mehr hervorkommen zu lassen und dir die Oberhand zu geben in meinem Leben. Immer mehr und immer mehr. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass diese Frucht der Liebe jede Seele auch hier in diesem Raum und über Livestream immer mehr und immer mehr durchdringt, Herr. Gedanken, Gefühle, Wille. Danke, Herr, dass sie ausgegossen ist in unser Herz und damit in unser Entscheidungszentrum, Herr. Danke, Herr, dass wir Liebe sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja, ihr Lieben. Genieß einfach ein bisschen weiter die Liebe noch, die Pause bis 8:55. 8:55 geht es weiter, also in 6 Minuten geht es weiter mit der 2. Stunde von meiner wunderbaren Frau. Der Unterschied zwischen neuem und altem Bund. Halleluja, ganz, ganz wichtig, dass wir da auch weiter tiefer gehen. Also seid wieder bei uns in jetzt nur noch 5 Minuten. Weißt du, 8:55 geht es weiter. Also kannst schnell aufs Toilette gehen. Und über Livestream einfach bleibt dran.